Dann sag doch mal, Ebel, was du von dem Film hältst, jetzt wo du raus bist. Ja, ich denke, dass die MRAs alle Sexisten sind und wir sollten diese Bewegung verbieten und die Leute in Arbeitscamps stecken. Das wäre das Richtige, weil ich finde es absolut schlecht, dass Feministinnen. Okay, ich frage wen, der mir eine richtige Antwort gibt. Der Solano ist hier, Solano. Hallo. Was, jetzt hast du den Film gesehen. Was ist deine Meinung? Also ich fand den ganz gut. Und ich fand es ganz interessant, man merkt, dass das eine sehr empathische Person ist. Und das kommt auch an der Herangehensweise ran. Die sagt praktisch nichts in den Interviews und hört sich den Kram erstmal an und bildet sich eine Meinung dazu. Nimmt einfach sehr viel auf. Fand ich gut. Brauchst du schon auf Teil 2? Ja, ich hoffe, es gibt einen Teil 2, wo dann die wahnsinnigen Teile der Männerrechtsbewegung ein bisschen beleuchtet werden. Das ist ja der Spaßteil. Ja, der Stapel ist auch da. Stapel, was sagst du? Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Caps Lock. Wir haben uns noch nie gesehen. Was hältst du von, wenn du mich jetzt so anguckst, was fällt dir dann ein? Ich habe kürzlich der Satanarchie genialquellische Wunschpunsch gelesen und du erinnerst mich ein bisschen an Dr. Belzebub Iwitzer. Nee, du musst sagen Männerrechte, du denkst an Männerrechte und an The Red Pill. Und was hast du jetzt für einen Film gehalten? Ja, der ist der Böse, also passt schon. Also ich soll den Film ein bisschen analysieren, ja? Ja, genau, das war so die Idee. Okay, ganz in Ernst, ja, also Lügner. Ich fand den Film ziemlich gut. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass da mehr über die Probleme von die Probleme, die Männer haben, gesprochen wird, als über die Männerrechtsbewegung an sich. Geht natürlich, das eine geht nicht ohne das andere. Ist aber, finde ich, gut ausbalanciert. Also ging primär um die Männerrechtsbewegung, wie sie die Probleme sehen. Das fand ich gut. Ich hatte Befürchtungen, dass nicht angesprochen wird, dass Pickup-Artists und sowas alles halt eben nicht Männerrechtler sind. Das wurde aber auch angesprochen. Also alle Befürchtungen, die ich an den Film hatte, sind ausgeräumt worden. Ich bin recht begeistert doch, ja. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Jetzt braucht man noch die letzten Wunde, unseren Marsaffe. Was sagst du? Ich finde es vor allem ein bisschen traurig, dass das vor so kleinem Publikum stattgefunden hat. Ich denke eher, der Film sollte, wenn nicht besser geht, auf Arte noch besser wäre, aber ein großer Sender laufen, damit mehr Leute irgendwie die Möglichkeit haben, da mal hinter die Kulissen zu gucken. Und ich fand halt gerade die Wandlung von Cassie, also am Anfang sagt sie ja, sie ist Feministin und ich habe Cassie Jays Nase, also auf den Fotos sieht die nie so süß aus, in Bewegung ist, also diese Nase ist fast wie Cleopatra. Sexist, ja, ich weiß. Gesprochen wie ein echter Frauenhasser. Ja, den Steve haben wir auch hier. Ja. Magst du auch was sagen zu dem Film? Ja, gerne. Also, er hat mir sehr gut gefallen, auch gerade ihre Videodiaries, wie sie quasi ihren Werdegang von ich bin Feministin bis, oh, so sieht das ja eigentlich wirklich aus und wie sie mit sich selbst auch im Zweifel war, was sie nun glauben sollte, das hat sie sehr gut rübergebracht und ihren Wandel und auch, das, ich will jetzt nicht das Ende spoilern für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, aber er ist auf alle Fälle lohnenswert und sollte wirklich ein großes Publikum kriegen. Wollen wir es hoffen, dass es irgendwie durch Mundpropaganda wird, passieren wird. Also ich kenne die Leute ja noch nicht so viel. Vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie du auf das Thema Männerrechte und so aufmerksam geworden bist, wenn du magst. Ja, unter anderem durch Saga und auf Akata, also ganz viel YouTube, die einschlägigen auch die Honey Badgers und natürlich auch die Weltraumaffen. und hier bei Stapelchips, der Gute hat ja auch schon ein paar nette Sachen zu dem Thema gemacht und deswegen, da bin ich halt drauf gestoßen. Also ich komme aus dem Erzgebirge, bin extra hierher gefahren und bin positiv überrascht auch über die Ausgeglichenheit dieser Doku. Ja. Vieles von den Kritikpunkten der Männerrechtsbewegung kenne ich, habe mich da auch wieder gefunden, auch wenn ich in vielen Punkten nicht direkt Betroffener bin. Insofern glaube ich zu behaupten, dass ich da auch ein bisschen objektiveren Blick noch habe, ohne das andere abzuwerten. Also, dass jemand jetzt betroffen ist, muss ja deswegen nicht schlecht sein, dass er dann auch eine Meinung vertritt. Ich muss sagen, mir ist immer ganz wichtig, dann mit den Leuten wirklich auch zu reden. Das kam ja in der Doku rüber. Wir müssen über die Themen sprechen. Und das erfahre ich immer, wenn ich gerade mit Frauen rede, dass ich erstmal so gefühlte 20 Minuten brauche, um überhaupt auf Augenhöhe zu kommen, damit man überhaupt mal bereit ist, hoppla, da gibt es ja, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das kommt dann oft als Reaktion. Ne? Was, ihr seid auch betroffen oder ihr habt auch Probleme. Das ist ja nicht nur Rumgeheule, das ist ja objektiv. Das ist dann immer sehr interessant. Und wenn alle hier das mit nach Hause nehmen, zu sagen, okay, ich versuche da auch mal ein bisschen dafür zu werben, darüber nachzudenken. Wie bitte? Sag nochmal. Was ihr jetzt von dem Film haltet, jetzt wo ihr ihn gesehen habt. Also ich schreibe online unter dem Namen Karen McFly. Ist nicht mein richtiger Name, aber darunter bin ich jetzt online so relativ gut bekannt. Ich habe darauf gewartet, dass man mich erkennt. Ja, ich verfolge seit 3 Jahren so die Männerrechtsbewegung und bin ziemlicher Fan und habe mich deswegen gefreut, den Film zu sehen. Also ich war auch lange skeptisch, muss ich sagen, weil ich halt gesehen habe, wie vorher über die Männerrechtsbewegung berichtet wurde, zum Beispiel über den Kongress halt, der auch im Film erwähnt wurde in Detroit vor 2 Jahren, weil ich da so die Medienberichte gesehen habe und habe mir die Vorträge online angeguckt und habe mich gewundert, ob die halt andere Vorträge gesehen haben als ich. Und deswegen war ich sehr skeptisch und erst als so vor 6 Wochen die Leute drin vorkamen, so Karen Strawn und Paul Elim, gesagt haben, sie finden den Film toll, da habe ich ihn eigentlich erst unterstützt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin aber ziemlich begeistert von dem Film. Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Es ist natürlich mutig von der jungen Autorin, sich da als zweifelnd selber zu zeigen und den Verstehensprozess zu zeigen und sich hinzusetzen und dann immer wieder zu sagen, nee, Moment, ich bin noch mal aus irgendwelchen Gründen Feministin geworden und das stimmt ja auch noch. Am Ende sogar selber noch zu weinen, das finde ich schon ganz gut, weil das dieses Feld von Konfrontation so ein bisschen aufweichen kann. Auf der anderen Seite merkt man, dass sie da noch relativ frisch drin ist, weil man das natürlich alles zusammendenken kann. Die Frauen bewegen sich aus dem Innenraum der Familie heraus in den Außenraum, wollen DAX-Vorstand werden, Bundeskanzlerin. Und die Männerbewegung hat hier viel über Vaterschaft gesprochen. Das ist eine große Asymmetrie in der Elternschaft, in den Rechten, in den Möglichkeiten, in der Biologie. Und die Männer wollen sich aber also von der ewigen Rolle des im Außenraum Seins, mit dem Auto rumfahren und mit Panzern und Raketen und so weiter Feuer machen, hineinbewegen eigentlich in die Familie, und diese Bewegung muss organisiert werden, und die Frauen geben den Innenraum so wenig auf, wie die Männer früher den Außenraum aufgegeben haben. Und insgesamt müssen wir, also insgesamt hat das Patriarchat damit extrem viel zu tun, weil Familie früher anders organisiert werden musste. Und das hat sie noch nicht ganz sozusagen durchdrungen in diesem Film und ist ja auch nicht zu einer richtigen, klaren Patriarchatskritik durchgestoßen. Dennoch finde ich den Film großartig, weil sie sich da persönlich so einbringt. Und ich fand eigentlich alle Wortmeldungen sehr konzise, sehr auf den Punkt, sehr gut gesprochen, sehr genau und sehr richtig. Also war eigentlich quasi nichts, was mich irgendwie ins Zweifeln gebracht hätte. Oder was ich da zu kritisieren hätte, bis hin zu den schreienden Feministinnen, die bei 10 Worten 7-mal Fuck sagen und behaupten, der andere würde hassen. Das war natürlich sehr, sehr witzig sozusagen. Also das hatte da... Den kannte man ja auch schon, aber den war so im Kino zu sehen. Das war schon wirklich lustig. Aber ich meine auch die Männergeschichten, die Männer, die da teilweise sehr wie gedruckt geredet haben und am Ende dann aber doch noch die persönliche Geschichte vielleicht erzählen, wie das gewesen ist, in die Vaterschaft hineingetrickst worden zu sein und dann ausgebotet worden zu sein damit. Und schon auch berührend. Also was wir brauchen, ist genau eigentlich, man braucht immer so, entweder braucht man ein großes Opfer. Die Feministinnen hatten damals, die Suffragetten, die hatten auf der Pferderennbahn ihr Opfer gebracht, wodurch sie in die Medien kam, weil eine von denen vors Pferd des Königs gerannt ist und dann starb. Aber es tut auch eine Galionsfigur, und die Autorin Cassie J., Entschuldigung, eignet sich natürlich auch ganz gut. Ich darf das so ein bisschen medientechnisch und politisch. Ja, weil es sich nicht irgendwo vorschmeißen muss. Bitte? Weil es sich nicht irgendwo vorwerfen muss. Nee, das muss sie sicher nicht. Nee, das, aber dass sie auch gute Laune hat. Also ich habe mir Interviews im Netz von ihr angesehen und sie hatte da immer sehr gute Laune. Und es ist sehr wichtig, dass wir aus der Verbissenheit, die die Männerbewegung ganz am Anfang hatte, die ich total gut verstehen kann und die genau dieselbe ist, die die Frauen aufbringen mussten, jetzt so ein bisschen rauskommen, weil in dem Moment, wo die Ohren aufgehen und dadurch, dass Trump jetzt gewonnen hat gegen Clinton, gehen die Ohren auf. Die Zeitungen sind seit der Wahl voll davon, dass die Welt mittlerweile voller Männerhass ist und warum sich weiße Arbeiter nicht mehr ernst genommen fühlen und so weiter und so weiter. Es ist wichtig, dass wir das gelassen und präzise, aber auch natürlich mit gewisser Entschiedenheit so vorbringen. Und das macht der Film ganz gut, finde ich. Wo es für jemand, der von außen kommt, ist es viel auf einmal, also weil es alles drin. Ja, das war wahr. Nicht ganz alles, man kann natürlich noch Fälle konstruieren, also was zum Beispiel nicht drin ist, ist, was ist bei Abtreibung, wenn der Mann das Kind will und die Frau sagt, ich treibe das aber ab. Also der Fall wurde nicht durchgespielt, aber der allein ist natürlich abendfüllend. Also, alles klar, vielen Dank. Ja, ich wollte dich eigentlich nur noch mal bitten, nochmal zu sagen, warum du, also das quasi, was du eben vor dem Film erzählt hast, warum du also quasi dich entschieden hast, diesen Kickstarter zu machen und uns hier dazu zu verhelfen, uns Red Pill in Berlin anzuschauen. Ich denke, in erster Linie ist es Aufklärung. Also ich habe ja auch erwähnt, dass ich aus der Wissenschaft komme und eigentlich Wissenschaft gerne gemacht habe. Und was mich umtreibt, viel mehr noch als die Männerrechtsthemen, ist eigentlich das Problem, dass einfach ein Glaubenssystem herrscht, das eben ein Glaubenssystem ist und kein Realismus ist und nicht rational ist. Und ohne dass die Menschen, dass der Unterschied zu Glaubenssystemen im ursprünglichen Sinn, also im Unterschied zu Religion, Menschen, die Religion haben, wissen, dass sie Religion haben, aber hier haben Menschen Religion und wissen nicht, dass es religiöses Denken ist, das sie treibt und dass sie Dinge beurteilen lässt und dass sie Dinge sehr verzerrt wahrnehmen lässt. Und und ich denke, The Red Pill ist ein Akt der Aufklärung und ein Akt der Aufklärung, der gute Chancen hat, dadurch, dass er einfach, ja, so wie er gemacht ist, sehr stark ist, leider auch dadurch, dass es von einer Frau gemacht ist und dadurch glaubwürdiger ist. Es ist eigentlich auch irrational, aber es ist so. Ja, und ich frage einfach mal, was war dein Lieblingspunkt? Was hat sie am besten getroffen in dem Film? Es ist eigentlich die Bündelung. Also ich habe auch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, gut, das, was sie da erzählen wird, das werde ich im Wesentlichen alles schon wissen. Und so war das auch so, dass ich die inhaltlichen, also die Informationen waren mir alle nicht nagelneu für mich, aber ja, die Bündelung und die Aufbereitung, also dass es ein zweistündiges Paket kommt, dem man sich einfach nicht entziehen kann, das einen einfach so mitreißt. Weil sonst könnte man immer sagen, du kannst das alles in irgendeinem Blog lesen oder in irgendeiner Webseite, kannst du das alles nachlesen. Aber was bisher wirklich gefehlt hat, ist so ein gebündeltes Paket. Du sagst, guck dir das an und dann können wir darüber nochmal reden. So. Das ist sozusagen der Crashkurs, die ersten zwei Semester Geschlechterbeziehungen jenseits des Feminismus. So, und das hatten wir vorher nicht. Vorher hätte man sagen müssen, ja, ne, liest das Buch oder liest dieses Blog und dann hat er gerade nicht den richtigen Artikel oben oder so. Und jetzt gibt es sowas, worauf man verweisen kann. So, ich glaube, der Film wird auch die Funktion haben, so eine Standardreferenz zu sein, zumindest für die nächsten Jahre.